Herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast aus Berlin! Aus Berlin! Aus Berlin! Ja, während Lara sich noch einen Tee einschenkt, ich habe glaube ich noch, Dankeschön. Ja, es gibt nach Jahren mal wieder eine Folge Nerd Nerd Nerd. Wir haben es uns tatsächlich mal wieder zusammengesetzt. Die Situation hat sich in Berlin tatsächlich ergeben, dass wir uns zu einem Podcast zusammensetzen. Ihr habt sie schon gehört. Lara ist wieder da. Ich bin bei Lara, besser gesagt. Sag hallo. Sag hallo. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Das Wicken kann man immer noch nicht sehen. Ich find's aber immer niedlich. Hallo. Ja, wir haben einfach mal ein paar Themen zusammengestellt. Wir waren im Kino, da reden wir gleich drüber. Wir haben Comics gekauft. Ich bin fix und alle. Immer noch. Obwohl ich jetzt schon ein paar Stunden hatte, mich zu regenerieren. Womit wollen wir anfangen? Film. Film? Dann fangen wir mit dem Film an. Wir haben geguckt Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Ah, genau diesen. Ah, das war kompliziert. Come with me. There's a place I go when I want to be alone. There's a new world coming. And it's just around. There's a new world coming. This one's coming to an end. How did you? Air. It's my peculiarity. If I show you the rest, you have to promise not to run away. There's a brand new morning. Rising clear and sweet and free. Jake, right on time. Miss Peregrine, delighted to meet you. He's invisible. Of course. We're what's known in common parlance as peculiar. Claire, why aren't you eating? She's embarrassed in front of Jake. Don't be. Because our abilities don't fit in the outside world, we live in places like this. Where no one can find us. Jake, come and play. I knew you were one of us when you were born. It's time for you to learn what you can do. But I'm just ordinary. No, you're not. You were born to protect us. Promise me one thing. Look after them, Jake. I promise. There's a new world coming. Genau, wir haben das im Sinister am Potsdamer Platz geguckt, im Originalton. Im Sony Center? Im Sony Center, im Originalton. 3D, D, D, D. Wenn du möchtest, kann ich Kino drunter legen. Okay, kein Problem, können wir machen. Ich bin unheimlich schlecht im Story zusammenfassen, deswegen lasse ich das immer meine Gesprächspartner machen, bitteschön. Ja, danke. Wir befinden uns in Amerika, wir wissen nicht genau wo, und ein... Florida. Florida? War es Florida? Ich meine ja. Okay, stimmt, es war Florida. Florida. Ja, und ein Schüler, ein Junge, gespielt von Asa Butterfield, bekommt den Anruf, dass er bei seinem Großvater vorbeifahren soll, der wohl unter einer Art Gedächtnisverlust angeblich leidet. Demenz. Also Demenz heißt offiziell in seiner Seite aus. Und als er dorthin fährt, sieht er das Spuren eines Kampfes und die Hintertür ist aufgerissen. Und Er vermutet, dass er irgendwie überfallen worden ist und untersucht dann ein paar Meter weiter den Wald und findet dort seinen Großvater ohne Augen vor. Und der sagt ihm dann so ganz kryptisch, er soll Emerson finden und Miss Peregrine wird alles erklären. Und dann stirbt er. Mhm. Und dann sieht Asa Butterfield aka Jacob noch so eine Art Monster. Man weiß nicht genau, was es ist. Das aber dann verschwindet, Cut, und er sitzt bei einer Therapeutin und erzählt das. Und im Laufe dieses der nächsten Tage kommt's halt darauf, geht's darauf hinaus, läuft's daraus hinaus, dass sie nach Wales fahren, sein Vater und er. Sein Vater will das zum Vögelbeobachten benutzen, um ein Buch drüber zu schreiben, und er möchte halt rausfinden, was mit seinem Großvater passiert ist oder was da dahinter steckt, und entdeckt dann so ein Heim, ein Kinderheim. Und ab dann wird es ein bisschen fantastisch, und ich weiß nicht, wie weit wir jetzt in dem Podcast spoilern werden, wie weit soll ich denn erzählen? Sollen sich die Leute den Film jetzt erst angucken, oder? Also wir haben das bei uns immer so gehandhabt, dass wir alles wegspoilern, wo es geht. Okay. Also dass die Leute auf eigene Gefahr sich das hier anhören, und wenn ihr es nicht hören wollt, könnt ihr einfach dann zum nächsten Thema vorspringen. Timecodes findet ihr auf der Seite nerdnerd.blogsport.eu. Genau, und dann erzähle ich jetzt den Rest auch noch schnell. Ja, mach. Ganz kurz. Geht dann in so eine, wird von ein paar so komischen Kindern durch so eine Höhle gezerrt und findet sich plötzlich im Jahr 45 wieder, oder? 43, am irgendeinem September, 3. September, 43 oder so. Da ist, steht das Waisenhaus noch komplett, und die Miss Peregrine ist nämlich dort die Heimleiterin, und er findet halt raus, dass da so seltsame Kinder mit besonderen Fähigkeiten, die Peculiar Children, wohnen und von ihr, betreut werden. Es gibt halt ein Mädchen, die ist leichter als die Luft und kann Luft auch irgendwie kontrollieren, manipulieren. Es gibt ein Mädchen, alles was sie anfasst, fängt Feuer. Es gibt einen Jungen, der Herzen in jeder Größe in alles mögliche Mechanische einbauen kann, und die erwecken dann zum Leben und tun, was er möchte. Da gibt's eine sehr lustige, creepy Erklärungsszene. Dann gibt es ein kleines Mädchen, das die über die Natur so ein bisschen herrscht, kann man sagen, genau. So eine kleine Poison Ivy. Mhm. Dann gibt es zwei Zwillinge, von denen man nicht weiß, lange nicht weiß, was dahinter steckt. Die haben immer so weiße Säcke als mit Clownsgesichtern, mit diesen traurigen Clownsgesichtern aufgemalt. Dann gibt's noch ein kleines Mädchen, die hat hinten in ihrem Nacken irgendein Monster sitzen, mit so einem Monstermaul. Genau. Und dann gibt's noch einen Jungen, der seine Träume wie ein Filmprojektor projizieren kann. Ich glaube, ich habe jetzt alle. Da war noch der eine mit den Bienen im Körper. Ach stimmt, es war noch einer, der hat Bienen im Körper. Über die er mehr oder weniger aber auch so ein bisschen verfügen kann. Ne? Und ansonsten. Ich glaube, das, das waren so weitestgehend. Nee, der Unsichtbare. Der Unsichtbare und das starke Mädchen. Und das. Oh, hey, wir haben so viele vergessen. Weil es auch echt viele sind. Und das starke Mädchen hatte noch einen großen Bruder. Das ist aber auch schon. Der ist aber auch schon gestorben. Ja, genau. Getötet worden von einem der Monster. Genau. Und dann wird halt erzählt, dass die sich in so einem, dass die Miss Peregrine halt eine von, dass deren Peculiarity, also die Besonderheit, ist, dass sie über Zeit herrscht, und die kann die Zeit auch zurückdrehen, und um die Kinder, diese Eigenschaften haben, zu schützen, befinden sich verschiedene dieser sogenannten Heime, die müssen nicht immer Häuser sein, in sogenannten Loops. Genau. Und da wird einfach alle 24 Stunden die Zeit genau um einen Tag zurückgedreht. So werden die nie älter, es kommen aber auch nie aus ihrer Zeit raus. Hm. Und in dem Loop, in dem die sich befinden, ist es so, dass am Ende des Loops, bevor er zurückgedreht wird, so eine Fliegerbombe auf das Waisenhaus draufkracht. Und über diese Höhle können die Peculiars zwischen den Zeiten hin und her wechseln. Die können aber nicht länger, also wenn die einmal aus dem Loop länger als 24 Stunden raus sind, dann sind sie raus und fangen halt an, diese ganze Zeit an nachzuholen. Genau. Also würden dann schlagartig altern. Und dann gibt's noch eine böse Fraktion. Das waren halt auch so besondere Menschen, die aber gesagt haben, wir möchten Unsterblichkeit erlangen, und haben so Experimente gemacht mit diesem Zeitkontrolleur, Menschen und das ging schief und daraus wurden die Monster, die sogenannten Hollows. Hollow Ghasts. Genau. Diese werden unsichtbar und sind Monster und haben ein unglaubliches Bedürfnis nach Augen von anderen Peculiars, vor allem von den Kindern, weil die dadurch auch teilweise wieder ihre Menschlichkeit zurückerlangen. Und dementsprechend sind die natürlich auch in Gefahr und da kommt natürlich so eine böse Gruppe und will die Miss Peregrine entführen und die Kinder fressen und Jacob findet dann heraus, dass er auch zu diesen Kindern gehört und seine besondere Gabe ist, dass er als einziger diese Monster sehen kann. Für alle anderen sind die nämlich unsichtbar, auch für die bösen Peculiar-Typen. Und am Ende werden natürlich die Bösen besiegt und die Monster vernichtet. Und es kommt dann noch so eine kleine Liebesgeschichte zwischen Jacob und einem und dem Luftmädchen und am Ende schafft er es durch verschiedene Loops wieder zurück in die Zeit zu kommen, weil er kommt ja eigentlich aus 2016 und dann fahren sie zusammen in den Sonnenuntergang. So ungefähr. Das war jetzt fast so lang wie der Film selber. Es ist aber auch echt nicht so einfach. Es ist sehr viel Plot, da hast du recht. Der Film ist am Anfang so ein bisschen wahrgenommen worden von vielen wie Tim Burtons X-Men. Das haben so viele Leute gesagt. Ich selber dachte auch so, okay. Nach dem Trailer, ne? Nach dem Trailer, so Miss Peregrine selber ist so Professor X und die Kinder müssen dann irgendwie lernen, mit ihren Kräften umzugehen. Der Trailer war auch ein bisschen so geschnitten. Aber der Film hat mich dann doch an etlichen Stellen sehr überrascht, weil ich hätte gar nicht diese zwei Fraktionen erwartet, sondern eher wie in den X-Men so einen Konflikt zwischen Normalos und Peculiars. Genau. Das war so meine erste Erwartung. Habe ich nicht bekommen, hat mich sehr positiv überrascht. Weiß ich nicht, so als erstes Statement war sicherlich nicht Tim Burtons stärkster Film, aber geht wieder aufwärts mit ihm. Das wollte ich auch, also das sehe ich auch so. Vor allem, wenn man sich die Realfilme anguckt, also hier dieser Out of the Shadows oder wie der hieß, dieser Vampir-Sache, das war furchtbar. Das war furchtbar. Und die Alice-Filme fand ich beide echt nicht gut. Also, ich habe nur den ersten gesehen. Meine zweite habe ich nicht mehr angeguckt. Und deswegen, ich meine, Tim Burton hat schon lange so ein bisschen eine Stagnation bis eher Abfall. Der letzte Realfilm, der ja auch so ein bisschen was Besonderes war, der mir gut gefallen hat, war der Barber aus der Fleet Street hier. Sweeney Todd, genau. Das war aber ja mehr ein Musical, aber trotzdem war es ein Realfilm. Das war der letzte Realfilm, den ich gut fand. Und der letzte Animationsfilm, den ich noch ganz gut fand, war Corpse Bride. Na, ich fand Frankenweenie noch ganz witzig, aber ich kannte halt den Original-Kurzfilm schon und fand es dann aber auch konsequent, dass sie das in so Animationsfilm umgesetzt haben. Also Frankenweenie war noch ganz witzig. Ob es jetzt gut war, naja. Weiß ich gar nicht, wo wollen wir anfangen? Den Anfang fand ich total holprig, weil ich habe das erst nicht verstanden, ob das jetzt wirklich so ein Tim Burton Film ist, weil die Tim Burton Filme haben für mich immer sowas sehr Britisches. Ich weiß gar nicht, ob man das so genau sagen kann, weil immer so ein britisches Flair, und auf einmal spielt da so ein Film in einer amerikanischen Kleinstadt irgendwo am Meer und das wirkt auf mich ein bisschen seltsam. Aber das ist wahrscheinlich einfach durch die Handlung des Buches, auf dem der Film ja auch basiert, geschuldet. Und ich schluck mal eben raus. Ich wollte die nicht unterbrechen. Dann kriegt ihr mal Tee nachgeschüttet. Passend zu britisch, ne? Warte. Thank you, madame. You're very welcome. Dear. Hier ist nicht Abbey Road. Das fand ich also erst im Moment für so einen Tim Burton-Film, hätte ich gedacht, dass das vielleicht trotz alledem in Amerika spielt, das Ganze noch irgendwie so britifiziert. Hat er irgendwie nicht gemacht. Das war auch nicht so der Ton, den er sonst hatte. Das hat mich so ein bisschen irritiert am Anfang. Aber in der Sekunde, wo es dann nach Wales ging und dann auch in diesem Heim war und Miss Peregrine, Eva Green, redet dann auch diesem ganz heftigen Oxford-Englisch und achtet da sehr drauf und dann hat sofort auch dieses creepy britische Flair wieder, was Tim Burton normalerweise hat. Ja, ich fand es auch einen ganz guten Kunstgriff, von den Staaten relativ schnell wegzukommen, weil der Einstieg ist echt ein bisschen untypisch und da hatte ich am Anfang auch erstmal so ein bisschen, ob das was Cooles wird, weil ich über den Trailer wusste man ja gar nicht, wo das spielt. Und ich muss auch nochmal kurz zurückgreifen, ich fand es auch gut, wie der erste Trailer geschnitten war, dass man eben nichts von dieser zweiten Fraktion oder von dem Bösen mitbekommen hat, weil ich glaube, das hätte zu viel verraten und hätte eben auch, so war dieser Effekt viel besser, dass man gesehen hat, okay, es ist was völlig anderes. Ich fand, natürlich war es ein bisschen sehr einfach konstruiert, wie die da hinkommen, ne, mit dem Vater der Vögel und er sagt, ja, klar, I want closure, also, aber auf der anderen Seite sind viele Amerikaner halt wirklich auch auf diesem Level der Psychoanalyse, sag ich mal, dass man solche Sachen einfach machen muss, damit man Dinge abschließen kann. Ich glaube, die sind so in diesem Macher-Typus auch drin. Also für die ist es durchaus wahrscheinlich eher akzeptabel als vielleicht für uns, wo wir sagen, naja, also so eine Reise dahin ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Man muss dazu sagen, dass sein Großvater sich halt auch als so ein Peculiar, wie er selber, rausstellt und selber immer wieder Kontakt mit den Kindern hatte in diesem Time Loop und dem Jungen immer wieder in seiner Kindheit davon erzählt hat, also Fotos gezeigt hat und der war unsichtbar, der war stark, der hatte Bienen im Körper. Und der Junge hat geglaubt, ist damit immer wieder negativ aufgefallen, war ein Freak in seiner Nachbarschaft, genau, in seiner Schule. Und als dann sein Großvater gestorben ist, hat dann seine Psychologin, in Anführungszeichen, ihm erstmal gesagt, ja, geh auf diese Insel, triff die Kinder oder geh hin und guck dir dieses Kinderheim an, damit du halt diesen Tod deines Großvaters besser beurteilen kannst, verarbeiten kannst, genau, weil eine gute Beziehung zu seinem Vater hatte der Junge eben nicht. Nee, ja. Also die Eltern waren beide relativ weit von ihrem Sohn entfernt. Da gibt's eine am Anfang eine relativ gute Szene. Ich finde auch, wie gut, dass die drin ist, als sie das Haus des Großvaters dann so zusammenpacken, weil der nach dem Tod natürlich das Haus nicht mehr braucht. sagt Jacob zu seinem Vater, du scheinst das alles ganz gut wegzustecken. Und der sagt, naja, vielleicht war er für dich ein guter Großvater, aber für mich kein guter Vater. Genau. Und da das war, fand ich, schon ein wichtiger Satz, weil man so eben auch diese Verbindung viel stärker gesehen hat. Ja. Was aber auch zum einen eben daran liegt, dass der Großvater eben viel unterwegs war und deswegen nicht viel da war für den Sohn und weil der Vater eben, der Großvater so ein Peculiar war und der Vater halt nicht, weil es ein rezessives Gen ist, wie sich dann herausstellt, als es alles erklärt wird. Also es wird relativ viel erklärt in dem Film. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Also ich finde auch die mit den Time Loops und so und wie das mit den Peculiars, da hätte man auch ruhig ein bisschen mehr im Unklaren lassen können. Fand ich eigentlich fast schade, okay, weil es so ein bisschen die Magie auch rausgenommen hat. Was ich schön fand, ist, dass sobald man wirklich dann auf Wales ist, auch dieser typische Tim Burton-Look kommt. Ja, also diese Peculiar Children sind eben nicht diese X-Men-Kinder in irgendwelchen coolen Outfits, sondern die sehen halt auch wirklich alle sehr seltsam aus, die reden ein bisschen komisch. Und diese Fähigkeiten sind halt auch alle nicht so, also wenn man sich zum Beispiel jetzt die Feuermädchen anguckt, das war, könnte man ja ähnlich wie jetzt irgendwie Pyro von den X-Men oder so, aber das ist halt viel ästhetisch viel schöner gelöst. Mhm. Also die schießt das Feuer nicht irgendwo hin, sondern die geht dann so vorbei und streift dann irgendwas, genau, oder so und hat halt die ganze Zeit sonst immer so Lack-Handschuhe, ja, an, genau, was dann halt auch schon wieder so eine gewisse Ästhetik hat, ist aber selber auch so kreidebleich dabei, also irgendwie auch nicht so dieses Hitze-Ding, sondern eher eine unterkühlte Persönlichkeit. Ja. Während so der Typ, dieser, wie hieß der, Enoch? Enoch, genau. Der ist eher so der total eifersüchtige Hitzkopf, der auch Jacob am Anfang oder lange Zeit überhaupt nicht leiden kann. Und da kommen wir auch gleich zu der Liebesgeschichte, die sich da so ein bisschen entspinnt, was immer so ein bisschen weird ist, wenn ich habe deinen Großvater geliebt und jetzt liebe ich dich. Ja, das war wirklich im ersten Moment wirklich, aber es ist, dass so dieses, du bist wie dein Großvater. Du erinnerst mich an deinen Großvater. Und davon, ich dachte so, ah, so 0815 Klischee, ja, Love Story und der Großvater ist alt und du hast die Nachricht bekommen, der ist gerade gestorben. Und jetzt bekommst du irgendwie so die Ersatzbefriedigung nur durch dessen Enkel. So. Ja, dachte, das ist schon irgendwie weird. Ja. Und ist aber auch an dem Punkt gar nicht anzuknüpfen, der zweite große Einfluss, sage ich mal, ist Peter Pan. Ja, weil es ist, genau, also es ist ja, hat man ja vielleicht jetzt schon bei der Story-Zusammenfassung so ein bisschen gemerkt, es erinnert ganz stark an Peter Pan, dass der Junge, der nach Neverland kommt, wo niemand altert, wo die Kinder immer Kinder bleiben. Die verlorenen Jungs, genau, mit einem Bösewicht, der irgendwie mit der Zeit Probleme hat. Ja, doch, es ist doch sehr offensichtlich, da hast du recht. Nee, ja. Das schwebende Mädchen ist halt so ein bisschen wie Peter Pan, dass der schweben kann, weil die... Das blaue Kleidchen, Wendy hätte Wendy, dann, genau. Auch wenn sie jetzt nicht so hieß. Nur Miss Peregrine ist halt so ein bisschen außen vor, aber das ist halt, wenn man wirklich böse wäre, könnte man sagen, es ist X-Men trifft Peter Pan und das ist der Film. Es stimmt nicht ganz. Oder X-Men trifft Mary Poppins. Ja, auch das. Also die ganzen Elemente waren da auch drin. Auch also Mary Poppins. Als Mary Poppins. Ja, so. Definitiv. Aber falls mal wieder ein neuer Mary Poppins Film gedreht wird, Eva Green wäre vielleicht nicht die schlechteste. Ich glaube, Mary Poppins ist gecastet. Die haben, ich weiß nicht wer, aber die haben Ist gecastet. Ah, okay. Reichen wir nach. Was hat dir denn nicht so gefallen? Was war denn der größte Meh? Ich habe lange Zeit nicht verstanden, was der Film sein möchte. Ja. Er ist relativ spät zum Ende. Ich sag's auch gleich, was der Film sein möchte. Möchte der Film jetzt ein Young Adult Abenteuerfilm sein, was er ist? Mhm. Möchte der Film ein Horrorfilm sein, was er ist? Ist der Film eine Komödie? Ist er auch. Also es war für mich lange Zeit nicht wirklich zu sehen. Also ich hab lange Zeit nicht wirklich fassen können, was man da hat machen wollen. Und es hat für mich einen Moment gedauert, auch so diesen genialen Witz zu erkennen, den Burton in die verschiedenen Szenen reinbringt. Es ist oft sehr albern. Es ist oft total overacted. Also gerade Samuel L. Jackson, der den Oberschurken spielt, der ist teilweise mega super albern. Mhm. Und das hat aber für mich so diesen... Mich haben einige Szenen wirklich fast 1:1 an Nightmare Before Christmas erinnert. Ja. Weil so viel mit seinem Gesicht passierte und er immer wieder reinkam und rausging und nochmal wieder anhob und das hat mir am ersten Moment einfach, ich habe da wirklich gesessen und habe gedacht, ich weiß nicht, was ihr von mir wolltet und ich habe das Gefühl gehabt, es gab am Anfang diese Szene, wo dann eben Enoch seine Kräfte fortgeführt hatte und diese beiden Puppen aber wirklich in Stop-Motion gegeneinander gekämpft haben, was auch selten ist heutzutage und erst da habe ich gemerkt, okay, das ist auch noch ein Aspekt dieses Filmes. Dann so diese Slenderman-artigen Monster, wo ich auch erst dachte, so, gut, die kommen aus dem Buch, aber eventuell ist das so der erste Auftritt dieses Slendermans innerhalb dieser Popkultur, dass man davon auch ausgehen kann. Aber das hat für mich am Anfang alles nicht so gut zusammengepasst. Und da musste ich erstmal nachvollziehen, was der Film von mir wollte. Diese Schwäche ist dann aber meiner Meinung nach zur größten Stärke geworden, weil... Also die einzelnen Abschnitte des Filmes sehr abwechslungsreich sind. Mhm. Und man einerseits ist man in den 40ern, dann ist man plötzlich wieder im Jahre 2016 auf einem Jahrmarkt, wo Dubstep-Musik spielt und man denkt, was passiert hier gerade? Und es ist halt bunt und cartoonig und dann wieder so in diesen etwas britischen, düsteren Farben gehalten, einfach um die Zeit auch darzustellen, den Zweiten Weltkrieg darzustellen. Und das hat mir dann am Ende am allerbesten gefallen, diese Abwechslung. Am Anfang, wo ich halt überhaupt nicht wusste, was ich davon halten sollte, hat mich dann am Ende total begeistert. Das ist, wenn man den Begriff positiv nutzt, ist es eine Groteske. Ja. Und das war das, was Burton ja immer am besten konnte. Das sind auch das ist seine große Stärke gewesen. Deswegen war Edward mit den Scherenhänden so genial, weil der genau das auch hatte. Ja. Deswegen war Nightmare Before Christmas so super, weil er genau das auch hatte. Genau. Das Einzige, was jetzt dem Film, und da bin ich ihm, das ist ein Aspekt, wo ich nicht traurig bin, es kommen keine Lieder, also keine gesungenen Momente drin vor, keine Musical-Nummern. Ich finde, das hätte nicht gepasst und das wäre zu viel gewesen, was ja bei Burton-Filmen auch fast, also auch häufig der Fall war. Zumindest bei den Animationssachen. Ich mag diese Mischung mochte ich auch sehr gerne, weil es eben mich sehr stark an seine alte Stärke erinnert hat. Es ist nicht so ganz gelungen. Man merkt eben auch, dass vieles heutzutage vielleicht nicht mehr deswegen machbar ist auf dieser großen Blockbuster-Ebene, auf die es auf jeden Fall so ein bisschen auch hinzielt, weil dann hätten zum Beispiel diese Monster auch Stop-Motion sein müssen oder irgendwie anders. Stimmt. Die also sind halt ganz CGI, genau. Und das sieht man. Und dementsprechend, da verliert es ein bisschen Zauber. Die Effekte von den Kindern fand ich alle super. Also da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das zu modern oder zu computergeneriert und so weiter wirkte. Die Kinder sind auch echt alle sehr cool. Mhm. Bei der einen oder anderen Figur hätte ich mir so ein bisschen mehr gewünscht, dass die noch so ein bisschen mehr Screentime bekommen, um ihren Charakter noch ein bisschen auszuspielen. Das Naturmädchen war so ein bisschen, ja, die Gutmütige, aber viel mehr hat man von ihr nicht erfahren. Auch das starke Mädchen und so. Und die beiden Zwillinge vor allem. Die Zwillinge, da hat man halt dann am Ende gesehen, warum die Masken aufhaben. Die sind nämlich beide Medusen. Medusen. Medusers. Meduse. Auf jeden Fall, die haben halt auch, wenn du sie anguckst, fällst du zu. Ich glaube, die heißen Gorgonen. Gorgonen. Gorgonen, genau. Die sind Gorgonen. Medusa war ja nur eine Gorgonenkönigin. Genau. Also du wirst zu Stein, wenn du sie ansiehst, und die haben halt noch diese spitzen Zähne und die, ne? Deswegen müssen die, aber sind eigentlich trotzdem ganz lieb, weil ja. Die fangen sofort an, Jacob ins Herz zu schließen und knuddeln ihn dann auch am Ende ganz doll, wenn er geht. Also die können auch nicht reden, die machen immer nur so komische Geräusche. So schnurrende, schalzende Geräusche irgendwie. Ja. Und es war schön, dass dem Feuermädchen Olive und dem Enoch am Ende noch so ein bisschen ihr Glück gegönnt war. Das fand ich schön, dass das wenigstens noch ausgespielt war. Wobei, das war dann also auch dieser Moment, wo sie dann einfriert. Die wird dann ja von einem der bösen Pekunias eingefroren und taucht dann so langsam auf und er geschickt ihr dann die Liebe. Genau der Moment hat mich dann ja auch in Guardians of the Galaxy so episch gestört. Es war auch exakt die gleiche Situation. Gamora eingefroren und er geschickt ihr die Liebe. Das fand ich aufgesetzt, fand ich hier auch wieder aufgesetzt. Ja, das hätte auch so nicht sein müssen. Es wäre schöner gewesen, also da hätte ich mir erwartet, dass jemand wie Burton das ein bisschen anders lässt, als dieses oh Gott, die große Liebe ist tot und ich habe ihr nie gesagt, dass ich sie liebe. Genau. Das finde ich sowieso so eine Trope, Element oder wie man auch immer das nennen will. Das stört mich halt total, weil warum kann ich denn jemandem meine Gefühle nicht gestehen, solange sie noch leben? Also das ist auch so ein bisschen dieser Subtext, der dann... Naja. Was auf jeden Fall so ein bisschen kritisch anzumerken ist, dass bis auf den Bösewicht halt alle weiß sind. Das muss man, finde ich, schon erwähnen dürfen auch. Das hat jetzt nichts mit übertriebener Political Correctness zu tun, sondern es ist halt einfach Fakt. Ja. Ich kenne die Buchvorlage nicht. Ich habe gehört, dass da zumindest eines der Kinder... irgendeine Person of Color sein soll, aber dann wurde es halt von ihm geändert, mein Gott, hilft nicht. Was auf jeden Fall vorhanden ist, ist ein zweites Buch, das heißt, es könnte, wenn der Film erfolgreich wird, auch da einen zweiten Teil geben. Ist jetzt am Ende des Filmes nicht unbedingt darauf ausgelegt, muss, kann. Also der Film schließt halt damit ab, dass Jack durch ein paar Umwege dann wieder auf die Kinder trifft und dann mit denen weiterreist. Genau. Und bei denen bleibt. Und Miss Peregrine bleibt ja auch da bei denen. Und ich fand den Verwandlungseffekt von ihr zum Vogel übrigens ziemlich cool. Den Flügel zuerst, zack, und dann... Macht die so eine Art Backflip. Ja. Was ich auch noch gehört habe von ein paar Leuten, dass sie die Kampfszene am Ende, dieser Showdown, dass sie den ein bisschen... zu viel fanden, weil das dann zu viel CGI war. Weil wir haben lustigerweise nämlich so ein bisschen als Vergleichspunkt einen anderen Film gesehen, wo am Ende viel Skelette vorkommen. Das ist nämlich Army of Darkness, wo das ja alles Stop-Motion ist. Ja. Und bei Miss Peregrine kommt am Ende eben auch so eine Reihe von Skeletten, weil die müssen dann irgendwie nach Boston, glaube ich, ist es. Nicht Boston. Waren die nicht in London? London? Wo waren? Ich weiß es nicht. Die sind auf jeden Fall, müssen dann von Wales rüberfahren übers Meer und heben dann ein altes gesunkenes Schiff und fahren damit rüber und da sind natürlich lauter Leichen, also Skelette. Mhm. Und der Enoch, der ja Totes lebendig machen kann, der nimmt dann Skelette, um gegen die Monster zu kämpfen. Und die sind aber alle CGI animiert. Mhm. Und im Army of Darkness war es halt Stop Motion. Und ich muss sagen, ich find's gut, dass sie das nicht Stop Motion gemacht haben, weil ich glaube, das hätte viel zu, weil, also bei Army of Darkness war es halt super albern. Army of Darkness ist aber 25 Jahre älter. Ja. Und wenn du dir gerade bei den Leica-Filmen anguckst, wie weit Stop Motion heute ist, hätte man das, wäre zu aufwendig, gerade in der Masse und in der Menge gewesen. Eben. Es hätte mit den Hologuests, die CGI gewesen sind, nicht zusammen funktioniert. Aber ich hätte mir auch bei den Hologuests gewünscht, einfach nur, damit man auch diesen Tim Burton-Charme hat, dass sie halt klassische Effekte hatte, praktische Effekte gehabt hätten. Und dann hätte es auch mit Stop-Motion besser zusammengepasst. Ne? Genau, ja. Also das hätte man machen können. Es war ein Kompromiss, den man eingehen musste. Ob fürs Gute oder fürs Schlechte, kann man jetzt drüber streiten. Das hat aber seine. Das war halt wieder eine von diesen überdrehten, witzigen Szenen. Also ja. Dieser Kampf der ganzen Skelette gegen diese Hollowcast. Da waren, glaube ich, 4 oder 5 dann direkt auf diesem. Genau. Ja, Markt und ja, also ich fand die Szene sehr witzig und sehr überdreht. Ich fand die Ebene mit dem Jahrmarkt hat es halt gut aufgefangen, weil dadurch wurde es eben lustiger, weil die den Jahrmarkt mit in die Kampfszene eingebaut haben. Und das fand ich cool gelöst. Weil da ist halt irgendwie so auch ein Loop in so einer Geisterbahn drin. Das fand ich alles sehr schön eingebunden. Also mich hat's nicht gestört, mich hat's auch nicht rausgerissen. Ja. Ich weiß nur, dass andere gesagt haben, bis zu der Szene fanden sie den Film super und dann fanden sie ihn nur noch gut. Das ist auch nicht unbedingt was Negatives. Nee, aber für die war das halt ein Kritikpunkt. Ja. Insgesamt muss ich sagen, ich bin positiv überrascht. Ich hatte mir weniger erwartet. Mhm. Ich dachte wirklich, das wird eher so ein X-Men-Ding und eher und muss sagen, ich fand den sehr unterhaltsam. Kein Stück langweilig, keine unnötigen Längen unbedingt drin. Mhm. Es gibt ein paar Logiklöcher, mein Gott. Es ist ein Tim Burton-Film. Es ist ein Film. Es ist ein Film. Über Fantasie und Zeugs. Also ja, das ist ein Film, das sind immer Löcher. Genauso, dass dann halt ab der Hälfte des Films sein Vater plötzlich weg ist. Ja. Das ist halt okay. Und am Ende ist er halt ja in London und dann kommt ein harter Schnitt und er ist wieder bei sich zu Hause in Florida. Und radelt die Straße runter. Also, ja, das war ein sehr harter Schnitt. Also, wie ist der da hingekommen? Vor allem kriegt er dann von seinem durch den ganzen Zeitfu wiederbelebten Großvater eine ganze Menge Geld, um dann wieder dahin zurückzukommen, wo er vor 5 Minuten noch gewesen ist im Film. Ja. Und wie ist er dann nach Hause gekommen? Ja, also aber sowas, das ist dann so bestimmt so ein Teil wo von Suspension of Disbelief, würde ich sagen. Oder es ist einfach ein Teil, den sie aus dem Buch gestrichen kann auch sein. Haben. Das wäre vielleicht auch unnötig lang gewesen, das noch zu zeigen. Also man kann hätte das mit 3, 4 schnellen Schnitten, steigt ins Flugzeug, fliegt zurück, ist wieder da. Richtig. Ist aber ist nicht unbedingt nötig. Man kann sich's ja nicht. Gebe dir recht, das war ein total harter Schnitt. Ja. Was hat dir denn besonders gut gefallen? Was war dein Lieblingsmoment? Was war dein Lieblingsaspekt in diesem Film? Es gibt nicht einen, aber ich fand dann gerade eben dieses komplette Groteske so super. Also es war sehr gut austariert, weil es war schon auf einem gewissen Ebene auch echt immer so ein bisschen gruselig. Mhm. Gerade durch die Hollows und Samuel L. Jackson hat das halt alles bei sich auch so verkörpert, ne? Ja. Also diese, der war auch richtig fies, ne? Der war richtig fies. Ja. Und dessen Spezialfähigkeit war wohl, dass er seinen Körper in alles Mögliche verwandeln kann. Ja, Mann. Was mehrfach gut genutzt wurde. Mhm. Zum einen wurde es dazu genutzt, nämlich den Jacob überhaupt auf die Insel zu bringen, weil sie nämlich später herausstellt, dass seine Therapeutin oder Psychologin, die ihn dazu überredet, dorthin zu fahren, in Wirklichkeit der Böse war. Genau. Und das fand ich am Ende sehr gut gemacht. Und er kann dann seine Hände in so Waffen wie Carnage zum Beispiel oder so. Trotzdem war er halt so, dass wenn er mit seinen Fellow Evil People redet, weil die immer total sarkastisch angemacht hat, so. Ja. Weil er sagt, lass uns das und das machen. Und die sagen so, bist du sicher, dass das gut ist? Und er so, ich beschäftige mich seit 300 Jahren damit. Glaubt ihr nicht, dass ich weiß, was ich tue? Also, ich will jetzt nicht sagen, Samuel Jackson war die eine Sache, die mir am besten gefallen hat, aber dieses Feeling, dieses Unterhaltungsfeeling war richtig gut. War es schwierig zu sagen, ob es eine richtig gute Szene gab, die mir am besten gefallen hat. Wahrscheinlich diese Stop-Motion-Szene mit den zwei verarbeiteten Puppen. Also die sind halt dann wirklich keine normalen Puppen, sondern er hat halt einen Puppenkopf genommen, aus so eine Spinnensache draufgepackt und dann noch ein Messer drauf. Und eine andere Puppe hat er halt auch ein Messer irgendwie angeklebt und so eine Krebsschere. Mhm. Und die hat er dann gegeneinander antreten lassen. Ich glaube, das ist der beste Moment für mich. Genau das denke ich auch, exakt genau das. Ich muss nichts mehr hinzufügen. Das ist genau der Aspekt. Ich habe mir an einigen Szenen fast in die Hose geschissen, vor allem. Alleine als die Leute sich dann durch dieses Experiment, diese Bösen haben dann eben so ein Experiment durchgeführt und eben dieses Leben, ewige Leben zu erlangen, haben sich in diese Monster verwandelt. Das war klar alles CGI, aber alleine diese Effekte, wie die Körper sich verwandelt haben und so, wie dann diese Slender-Männer geworden sind. So ein bisschen Body-Horror da drin. Also da habe ich mich wirklich gegruselt und das hat selten ein Film vorher geschafft. Aber das kommt auch einfach daher, weil ich das vorher nicht erwartet habe. Das hat mich deswegen überrascht und begeistert. Und gefreut hat mich eben dieses Stop-Motion-Ding und weil sie es eben auch geschafft haben, so viel Ausdruck reinzukriegen in diese wenig beweglichen Puppen. Und das war ein sehr eindringlicher Moment und hat mich genauso überrascht. Ja. Weil ich es einfach nicht erwartet hätte. Ich hätte wirklich sowas wie einen Young Adult Abenteuerfilm hier, die Außerwelten der Bratwürste oder sowas, hatte ich erwartet. Und heißt ja doch, ne? Das Labyrinth, Maze Runner. Maze Runner. Die Außerwelten der Bratwürste, oder? Irgendwie so. Ich habe Maze Runner nicht gesehen. Ich auch nicht. Das war halt wieder, das war mir zu typisch. Young Adult also auf das ist, kann man auf jeden Fall sagen, ist der Film nicht. Nein. Der wobei die Buchreihe ungefähr dieses in die Kerbe schlägt, ja, ein bisschen, aber dadurch, dass du halt dieses ganze Seltsame drin hast, diesen Fantasy-Aspekt mit den unterschiedlichen Peculiars, geht's, also ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen eher in die Harry Potter-Richtung geht, ja, als in die, ja, Tribute von Panem. Das definitiv. Weil du hast halt hier keinen Savior-Komplex oder so. Nee. Klar, es wird immer gesagt, Jacob, du musst uns retten. Wobei Jacob das ja ist, genauso, weil er ist in der Lage, diese Monster zu sehen. Sein Großvater war das auch. Also ich habe da schon so einen, ich will jetzt nicht sagen Messias gesehen, aber dass er diese eine Figur ist, die diese Gruppe vollständig macht. Mhm. Und ich das Gefühl habe, und das war auch im Dialog mit dem Charakter von Samuel L. Jackson immer wieder so, der immer wieder sagte, dein Großvater war genauso wie du. Also es scheint da eine Geschichte hintergegeben gewesen, yeah, zu sein. Und wenn ich so ein Fazit ziehen soll für diesen Film, und das habe ich gestern Abend dann auch direkt nach dem Film gesagt, dann ist dieser Film für mich Percy Jackson, aber in gut. Ja. Also die Verfilmung. Die Bücher sollen ganz okay sein oder relativ gut sein, sagt meine Freundin zumindest. Aber der Film ist halt absolut furchtbar. Also ich, ne, beide. Und Percy Jackson, aber in gut, plus Tim Burton. Ja, ich glaube, Tim Burton hat wirklich auch keinen zu kleinen Anteil daran, dass, ja, der Film gut geworden, genau, ist. Man kann ihn für vieles kritisieren in den letzten Jahren, aber ich glaube, mit einem anderen Regisseur wäre nicht so gut geworden. Auch der restliche Cast, muss ich sagen, ist super besetzt. Mhm. Eva Green als Miss Peregrine hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ich fand Asa Butterfield als Jacob auch überzeugend. Mhm. Chris O'Dowd kennt man eigentlich eher aus Komödien, wie aus IT Crowd oder später hier Rock'n'Roll Boat oder so ähnlich. Der spielt den Vater, der spielt halt nur eine Nebenrolle, aber die ist alles andere als witzig. Voll ein Arschloch. Ja, der ist ein ziemliches Arschloch. Samuel Jackson, kann man sagen, spielt wie immer Samuel Jackson. Und die ganzen anderen Kinder, die man fast alle nicht kennt, ich meine, Enoch schon mal irgendwo gesehen zu haben, Rupert Everett ist das, glaube ich. Ja, ich kenne den Schauspieler. Irgendwoher kenne ich den. Und es gibt einen Gastauftritt von Dame Judi Dench. Yes. Auch sehr schön. Yes. Schön, nicht groß, aber schön. Ja. Auch so. Genau, das ist so ein. Ach, der ist hier auch wieder, ja, da. Dementsprechend, von mir gibt es eine Empfehlung. Ja. Ich würde sagen, es ist so eine Art Familienfilm ab einem gewissen Kinderalter. Ich glaube, ab 12 ist er und drunter. Wobei ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, das soll keine Kritik sein, sondern eigentlich eher ein Lob. Loop. Ich hab manchmal das Gefühl gehabt, es ist eine bessere Folge Doctor Who. Ja. Weil es auch so den gleichen Ton angeschlagen hat. Ja. Aber da hat Stephen Moffat ja auch gesagt, also das, was ihm bei Doctor Who am allermeisten Spaß macht, ist halt Kinder zu erschrecken. Ja. Weil Doctor Who ja schon im Kern auch eine Kinderserie ist. Ja. Und ich glaube schon, dass Kinder diesen Film gucken dürfen. Ja. Ne? Weil Kinder dürfen sich auch mal erschrecken. Aber nicht, ja, zu jung, mein Gott. Nein, nicht also, zu jung. Keine Vierjährigen da rein, bitte. Ja. Nein. Also, die werden dann traumatisiert. Das möchten keiner von uns. Nee, genau. Ansonsten gerne angucken. Wir haben ihn jetzt OV gesehen. Wir wissen nicht, wie die Synchro ist. OV ist natürlich deswegen schöner, weil diese ganzen britischen Sachen noch, ja, ein bisschen authentischer rüberkommen und auch auf Wales die Leute teilweise eben mit so walisischem Akzent Englisch sprechen. Das ist auch ganz schön. Aber ich kann mir vorstellen, dass der auch gut synchronisiert ist. Und wenn nicht, ich hätte dann spätestens auf DVD eh auf Englisch nochmal geguckt und dann wäre es mir ab dem Zeitpunkt sowieso egal gewesen. Gut, von uns beiden auf jeden Fall einen Daumen hoch, oder? Di-ding! Di-ding! Sometimes I look back on a different time, oh, and I remember away. No one was on my side. Whoa, whoa. Are you an emo kid, screamo kid, chasing down a dream at night to the beat of something dark? Did you hate that part? Did you make a great escape? No one did, cause we were just too different and too unfair to be alike. And would I be better off if I just went away? If I just went away, if I just went away. They made it all too clear that this is not my place. Kid, riot kid, some kind of divergent from what's considered typical. So critical, did it cut your confidence, happiness, try to break you down for the things that make you beautiful? I'm a rock and roll diva with social anxiety. So when you're fucking with the losers, then you're messing with me. You aimed your punches, stole our lunches till we graduated. And 6 years later, you're still acting like you mean what you said. And yes, I'm stronger than marble, and yes, I cry every day. And I make faces you don't understand clearly. We are who we are, who we are. Can you hear me? Can you hear me? Gut, dann Comics. Comics! Yay! Comics! Wo möchten wir mit anfangen? Wir haben hier so viele Wonder Woman Comics im Moment rumliegen. Ja, sollen wir erst was über Wonder Woman, erst schnell was wir gekauft haben, weil wir es ja noch nicht gelesen haben. Wenn wir es noch nicht gelesen haben, dann machen wir das, was wir noch nicht gelesen haben, hinterher vielleicht als Preview. Gut. Dass man dann schon mal sagt, dass das gibt und dass die Leute sich das eventuell vielleicht auch holen. Ja. Weil Wonder Woman wird ein relativ großer Themenkomplex. Ja, auf jeden Fall. Denn DC hat ja vor nicht allzu langer Zeit sein Comic-Universum nochmal so ein bisschen soft rebootet. Auch wenn es immer genannt wird Rebirth und nicht Reboot. Es ist halt, nein, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da Lara noch gar nichts davon gelesen hat, habe ich ihr das alles nochmal mitgebracht. Ich habe mitgebracht irgendwie die ersten sechs Hefte, glaube ich, Wonder Woman Rebirth und den kompletten Run Legend of Wonder Woman. Das sind zwar zwei Dinge, die voneinander getrennt sind. Legend of Wonder Woman ist auch losgelöst vom normalen DC-Universum. Trotz alledem. Und ich habe mir heute besorgt, da kann ich aber schon mal andeuten, The True Amazon von Jill Thompson. Das sind so die Sachen, die heute anstehen. Ich bin jetzt bei Legend of Wonder Woman bei Heft 5 angekommen. 9 Stück gibt's. Und bei Wonder Woman Rebirth habe ich, glaube ich, auch erst die ersten 3 gelesen. Ungefähr auf dem gleichen Stand sind wir jetzt beide, ne? Du bist ja auch Wonder Woman-Fanin, möchte man sagen. So ein bisschen. Ich bin noch nicht so lang Wonder Woman-Fangirl, weil ich generell das DC-Universum ja lange so ein bisschen beiseite gelassen hat. Ich war ja immer lange reines Marvel-Fangirl und habe dann aber gedacht, okay, es muss außer Batman da auch noch irgendeine Person geben, die cool ist. Schaue ich mir mal die bekannteste Frau an. Und das ist Wonder Woman. Und dann habe ich angefangen... Lois Lane. Naja. Die war ja lange Zeit auch eher nur Love Interest und Sidekick, bevor sie ja jetzt vor kurzem richtig durchstartet. Und dann habe ich mir ein paar Sachen von Wonder Woman geholt. Unter anderem zum Beispiel den Gail Simone. Ein Gail Simone Band. Dann hier den Azzarello Run. Den bin ich aber noch nicht ganz durch. Bin jetzt, glaube ich, bei 4 von 5 oder so. Sehr empfehlenswert. Und jetzt bin ich sehr interessiert eben an diesen Rebirth-Geschichten, weil ich habe die schon ein bisschen in mein Herz geschlossen, habe aber, als du das letzte Mal da warst, Earth One. Wonder Woman Earth One hatten wir auch hier gelesen, ja. Und wir beide ja, also das habt ihr ja bestimmt schon mal in einer anderen Folge auch vom Nerd himself gehört, dass das ja nicht so... guter Comic aus unserer Sicht ist und seitdem habe ich einfach Angst gehabt, was sie jetzt mit diesem Rebirth machen. Bin aber jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen beruhigt. Also es ist halt eine Rückbesinnung auf die Werte von Wonder Woman, sie als Frau zu symbolisieren. Ich glaube, die liegen da bei dir auf dem Stapel. Oder nicht genau, vielleicht, ich weiß gar nicht. Sie auch wieder so ein bisschen als Galionsfigur des Feminismus ist, wie sie auch damals gemeint war in den 40ern, zu positionieren. Und wie viele andere Figuren im DC-Universum hat sie auch im Moment so eine kleine Identity-Crisis, weil auch bei ihr so ein bisschen die Gedanken durcheinander geworfen wurden durch den Reboot und sie versucht, diese Lücken, diese Erinnerungslücken gerade auch so ein bisschen zu schließen. Die losen Fäden aus dem vorherigen Run von den Finches, den ich nicht gelesen habe, weil ich mich geweigert habe, diesen, weiß ich nicht, hochpolierten diese hochpolierte Bubschau mir anzugucken. Also die Dosenpferden werden da auch noch mal ein bisschen weiter zusammengeführt. Vielleicht lese ich mir das dann eventuell noch mal in der Wikipedia durch, wie das da gelaufen ist. Und insgesamt ist es halt nicht mehr Wonder Woman im Kontext des DC-Universums, sondern Wonder Woman im Kontext von Wonder Woman und der griechischen Mythologie. Und das gefällt mir sehr gut. Dazu kommt eben, dass die Wonder Woman Hefte anders als beispielsweise Superman und Batman, wo es ja teilweise 3, 4, 5 Dolf-Hefte gibt. Bei Wonder Woman gibt es eben nur diese eine Serie. Da sind alternierend in den geraden und ungeraden Ausgaben eben die normale Wonder Woman Story und dann in den, ich glaube, in den geraden Ausgaben dann jeweils Wonder Woman Year One und dann gezeichnet von Nicola Scott. Also nochmal ihre Origin nochmal neu erzählt. Das dürfte jetzt innerhalb von einem Jahr das dritte Mal sein, in dem ihre Origin erzählt wird. Ja, das ist hier gerade alles durcheinander. Müssen wir nochmal sortieren. Also ich habe von Nicola Scotts Run noch nicht so allzu viel gelesen, weil mir da lange Zeit die Ausgabe 4 fehlte mittendrin. Bedanke ich mich auch sehr bei meinem zuverlässigen Comicshop in Rheine. Krummel. Und Wonder Woman Rebirth ist für mich so ein, nachdem ich jahrelang diesen Azzarello-Run gelesen habe und da mich einfach wirklich zu Hause gefühlt habe, mich wirklich jeden Morgen auf mein Wonder Woman-Heft gefreut habe und das wirklich schlagartig aufhörte, als die Finches die Serie übernommen haben, ist das jetzt wie nach Hause kommen, also eine alte Freundin wieder treffen, mit ihr weiter Abenteuer erleben und das macht unheimlich Spaß. Also diese neue Wonder Woman-Serie von Greg Rucka, der die Reihe auch in den 2000ern, glaube ich, schon mal hatte, wenn ich mich richtig erinnere, macht echt Spaß. Ja, für mich ist es halt alles noch so ein bisschen, weil ich ja auch den ganzen Rebirth-Kontext überhaupt nicht verfolge, alles so ein bisschen verwirrend mit jetzt gibt's Rebirth und dann gibt's noch dieses Legend und jetzt dieses Hardcover, was du auch noch hast, weil ja auch noch einfach ihr Jubiläum irgendwie ist. 75. Das ist dieses Jahr, 75 Jahre, genau. Genau, und deswegen kommt halt auch einfach gerade viel Content zu Wonder Woman raus. Ich muss sagen, ich habe jetzt vor allem Legend natürlich am weitesten gelesen, mit 5 Heften auch bin ich gerade dabei und find das ziemlich cool. Aber es geht mir jetzt so langsam auch so ein bisschen so, wie es mir bei Marvel, bei Spider-Man geht. Irgendwann habe ich genug Origins gelesen. Ja, ja. Ich kann es nicht mehr sehen, wie Steve auf die Insel kommt und sie drüber und ich hoffe einfach, dass in dem Hauptrun, weil der Legend ja nach 7, wie du sagtest, abgeschlossen ist, 7, 9? Nach 9. Nach 9 abgeschlossen ist, dass der andere dann nach diesem ganzen Origin-Kram relativ schnell auch mal ein bisschen was Neues bringt. Bei Legend of Wonder Woman ist Volume 2 schon bestätigt, also der wird zur Nachfolge reinzugeben. Ist aber Legend of Wonder Woman ist komplett losgelöst vom DC-Universum. Ja. Spielt auch mit Wonder Woman in den 40er Jahren. Ja. Also die ist am Zweiten Weltkrieg unterwegs und ist sozusagen eine alternative Zeitlinie. Mhm. Hat mit dem Hauptuniversum Rebirth gar nichts zu tun. Aber bei den Fans total beliebt und ich kann es auch total verstehen. Also ich lese es gerade auch zum ersten Mal, weil es einfach jetzt gerade vollständig da liegt und deswegen haben wir uns das dieses Wochenende eben vorgenommen. Ja, wie gesagt, Legend of Wonder Woman ist ja eben nochmal so die Origin und das ist, glaube ich, dieses Jahr haben sie, glaube ich, dreimal die Origin erzählt, in Morrison einmal, dann eben Ray Dillon und René DeLis und dann eben Rucker nochmal. Das ist so ein bisschen das Problem. Es gilt eigentlich nur die von Rucker und Nicola Scott erzählte und die anderen beiden sind eben alternative Universen und deswegen ist die Verwirrung eigentlich nicht so wirklich da. Man muss einfach nur dann einfach sagen, okay, das ist eine parallele Geschichte, eine alternative Geschichte und kann dann trotzdem Spaß daran haben. Ja. Aber du hast natürlich recht, so nicht noch eine Origin, nicht nochmal Spider-Man, nicht nochmal One More Day und nicht nochmal... Genau, das hätte ich gerne bei Wonder Woman nicht. Ich muss auf jeden Fall gestehen, so optisch und erzählerisch ist Legend of Wonder Woman leichter, unterhaltsamer, gönnt sich auch mehr witzige Momente. Mhm. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, weil ich finde, dass Wonder Woman durchaus auch ein bisschen leichter sein darf. Die muss nicht so dark and gritty sein, wie jetzt vielleicht in Batman immer. Mhm. Auf der anderen Seite gefällt mir aber der Main Run auch ziemlich gut und der ist echt, gerade die ersten zwei, beziehungsweise ja, das dieses 0-1, dieses Vorgänger 1 Rebirth Heft. Ich weiß nicht, wie man das in der Fachsprache genau nennt. Ja, das ist einfach dieses Rebirth Heft. Die haben das immer Rebirth Heft genannt. Ja. Das war dieser Rebirth One-Shot. Genau, der Rebirth One-Shot, der quasi das Prequel so ein bisschen erzählt auch. Und das Heft Nummer 1, die sind schon ziemlich düster. Ja. Also da geht es ja darum, dass Wonder Woman irgendwie selber nicht mehr klarkommt mit ihrer Identität. Was stimmt denn jetzt? Mhm. Bin ich jetzt Kind Zeus? Bin ich jetzt aus Sand? Bin ich jetzt Kind von Herkules? Mhm. Was ist denn jetzt los? Und dann macht sie den Trick, dass sie sich selber mit ihrem Wahrheitslasso fesselt und kriegt zumindest so ein bisschen was raus. Aber und da kommt halt raus, dass sie wurde verraten. Und jetzt will sie halt rausfinden, was dahinter steckt, wer sie verraten hat. Und da ist es halt echt schon so, dass gerade die sind dann schon auch vom Science-Stil etwas ernster, düsterer. Die Farbenpalette ist ein bisschen anders angelegt. Die Zeichnungen, die Pencils sind nicht so, detailreicher ist immer so ein tricky Wort, weil es vielleicht so ein bisschen in die falsche Richtung geht. Ja. Aber wenn ich mir das Line-Art hier angucke, das ist halt eher so im, ich würde schon fast sagen, so im Zeichentrickstil der Animated-Serie der 90er. Ist halt die Stärke von René DeLis in dem Sinne. Flachere Zeichnungen, viel Fläche, weniger einzelne Gesichtsmerkmale, was hier schon anders ist. Ja. Also wenn man die zweimal nebeneinander so betrachtet, dann, und gerade die zwei Seiten jetzt, hier ist gerade so eine Knochenstatue und so, also das ist schon... Ich finde, das ist gerade, wenn man sich den Azzarello Chiang Run anguckt, der sehr cartoonig und bunt war, ist das jetzt irgendwo einfach nur konsequent hinzugehen und zu sagen, Batman ist düster, Superman ist total manchmal düster, warum muss Wonder Woman immer weiblich und schön und hübsch und wunderbar sein, warum darf Wonder Woman nicht auch mal düster, böse und Arsch treten? Ja. Also das ist genau nämlich das, Wonder Woman tritt in ihrer Rebirth-Serie Arsch. Oh ja. Nichts anderes. Oh ja. Und das macht sie ja in Azzarello auch, ja. Aber sie wird durch den sehr cartoonigen Stil halt sehr gekontert. Richtig. Also ich finde, wenn man ich finde den Azzarello Run super bisher. Ja, finde ich von der Story. Ja. Aber ich finde das aktuelle, der aktuelle Artstyle von dem Rocker Sharp Martin Run würde viel besser dazu passen, ja, als der Cartoon-Style. Ja. Dann wäre das echt ein Hammer-Ding. Ja. Aber ich finde es in dem Sinne, ich vergöttere Chang und dementsprechend das ist eine Diskussion, die brauchen wir heute nicht führen, weil das Ding ist abgeschlossen. Und auch mit einem guten Ende abgeschlossen. Naja, aber ich finde es allein dadurch, dass es halt in Rebirth um ihren Kampf als Person geht, in dem Sinne, oder auch ihre Identität, als ihre Position innerhalb des Olymps und gar nicht so stark als, doch eigentlich auch als Superheldin geht. Und in Legend of Wonder Woman eher um ihren Bezug zur Außenwelt und wie sie die Welt kennenlernt. Also weil die beiden ja auch extrem weit auseinander, zeitlich auseinander spielen. Also in Legend of Wonder Woman kommt Wonder Woman ja erst in die Welt der Männer und wird sie immer genannt und muss sich mit diesem Patriarch auch ein bisschen auseinandersetzen und trifft dann so nach und nach ihre Freunde. Etta Candy, die eine relativ zentrale Rolle spielt in der Reihe. Steve Trevor natürlich. Da kannst du es ein bisschen witziger, ein bisschen wärmer auch gestalten. Die Koloration ist ja relativ warm. Das ist einfach noch viel eher sowas wie eine, das klingt despektierlich, aber wie eine Soap. Hm. Ne? Und wo Wonder Woman auch immer mit großen Augen, also Diana Prince mit großen Augen ist und die Situation nicht versteht, immer nur hinterfragt und alles unpraktisch und doof findet. Und das ist in Rebirth nicht mehr nötig, weil sie ist einfach fest in diesem Universum schon da und muss einfach nur nochmal ihren eigenen Kontext finden und untermauern. Und das ist so der Unterschied der beiden. Deswegen finde ich, ist der Zeichenstil für diesen Rucker-Run, der da gerade läuft, auch perfekt gewählt. Mhm. Und was Wonder Woman Year One angeht, also die parallele Story, die dazu läuft, das ist wohl auch ein Ding, was Nicolas Scott schon länger mal machen wollte. Und ja, da passt ihr Zeichenstil dann eben auch genauso, wie es in Legend of Wonder Woman auch eine Zeichnerin ist, dann eben auch bei Nicolas Scott ganz gut auf diese Year One-Geschichte, weil es da eben auch um ihre Jugend geht und um auch dieses erste Treffen mit Steve Trevor. Wir sind jetzt beide ja noch nicht so weit bei dem Rebirth-Run, wir sind ja bei dem Legend-Run ein bisschen weiter schon. Glaubst du, dass man diese Positionsfrage auch außerhalb des, dass man das Meta-ebenmäßig abstrahieren kann, was für eine Position Wonder Woman für die Popkultur haben soll, kann, wie sie als feministische Ikone vielleicht wiederkommen könnte? Oder glaubst du, das ist zu viel interpretiert? Ich meine, wir sind jetzt, wie gesagt, noch nicht sehr lange dabei. Mit zwei, drei Heften kann man vielleicht noch nicht absehen. Ich glaube, das sieht man allein dadurch, was für eine Absicht Rucker mit der Serie auch hat. Mhm. Rucker hat vor kurzem Wonder Woman als queer geoutet. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob sie lesbisch oder bisexuell ist oder irgendwas dazwischen, aber sie ist definitiv queer. Mutig ist für eine Superheldin dieses Kalibers. Aber hallo. Und es ist nicht irgendwie alternative Timeline, Alan Scott von vor ich weiß nicht wie vielen Jahren, oh, er ist schwul und das hat gar keine Bedeutung. Sondern es ist halt wirklich ein A-Level Superhero von der ersten Riege und sie wird dort eben als lesbisch, sagen wir es einfach mal, deklariert, was mutig und wichtig ist und meiner Meinung nach und auch der Meinung einiger Leute, die das kommentiert haben, auch der Absicht entspricht, die der Erfinder Marston damals in den 40er Jahren damit hatte. Also eine feministische Figur daraus zu machen, eine Figur, die für die Rechte der Frauen kämpft, auch einsteht, sich gegen Männer auflehnt. Das hat sie jetzt jahrelang gemacht und jetzt muss sie eventuell auch als Symbol für diese LGBTQ, hast du nicht gesehen, Community kämpfen. Dafür gibt's auch keine Superhelden. Es gibt genug queere Superhelden, Superheldinnen. Aber es gibt halt, das sind halt alles Superhelden irgendwo der untersten Riege. Also ein Northstar bei den X-Men oder bei Alpha Flight eben, der hatte mal ein bisschen eine größere Rolle. Der ist seit Jahren verschwunden, der findet nicht mehr statt bei Marvel. Mhm. Ja, du hast sowas wie Midnighter, der ist aber wirklich kein A-Level. Nein. Du hast so ein bisschen, wenn wir bei Marvel bleiben, so ein bisschen die A-Force-Geschichte, aber die ist, da weiß man auch noch nicht so genau, wohin das führt. Das sind halt einfach Frauen, aber da kann man jetzt auch nicht sagen, dass das alles total queer ist. Du hast bei DC hast du zumindest Batwoman. Gut, aber das ist die Figur ist aktuell, glaube ich, irgendwo in Detective Comics oder All-Star. Mhm. Die hat einfach keine eigene Serie mehr. Das ist so dieses. Ne? Soll sie aber doch jetzt wieder bekommen haben. Das ist doch die, kriegt doch jetzt Margaret Bennett, oder? War das nicht das? Hab ich nicht mitgekriegt, keine Ahnung. Ansonsten darf mich gerne deine Computerstimme korrigieren. Ja. Aber ich meine, ich hätte vor ein paar Tagen genau das gelesen, dass Margaret Bennett jetzt Batwoman schreibt, als eigenständige Serie. Das wäre ziemlich das geil. Das wäre ziemlich geil. Das wäre ziemlich geil. Ja, das stimmt. Margaret Bennett übernimmt zusammen mit dem Zeichner Steve Epting Batwoman. Aber zurück zu Wonder Woman. Also ich hoffe, dass es auch so ist, dass man auch bei DC vielleicht so ein bisschen diese Wirkung nach außen neu definieren möchte und zeigen möchte, wir haben hier eine Frau bei uns in den A-Level, in der A-List, die für euch als Queer Community auch kämpft im gewissen Sinne. Mhm. Das fände ich super. Ich bin aber immer noch ein bisschen skeptisch, weil sowohl Marvel als auch DC in den letzten Jahren auch immer wieder nur so ein bisschen, ne? Also die haben auch immer wieder Scheiße gebaut, was das angeht. Marvel kriegt's besser hin als DC, aber beide machen es nicht immer gut, da hast du recht. Ja. Genau, sehr gut zusammengefasst. Und ich bin jetzt gespannt, wie es mit Wonder Woman in die Richtung weitergeht. Ich werde die Hefte, die alle hier sind, noch alle lesen. Ja, da musst du doch wieder mitnehmen. Ja, mal gucken, ob ich dir das erlaube. Sehr gut. Aber bisher bin ich auf jeden Fall sehr positiv davon angetan, sowohl von Legend of Wonder Woman als auch von DC Universe Rebirth Wonder Woman. Wie jetzt der Neueinkauf darauf passt, bin ich gespannt, weil der ist, glaube ich, in allen Belangen schon sehr anders. Der ist auch sehr eigenständig. Ich habe dieses Ansichtsexemplar im Laden heute nochmal ein bisschen länger durchgeblättert und da ist allein schon der Artstyle völlig anders, weil das Pencil-Art ist schwungvoller. Ich pack's mal aus. Darfst du gerne, falls du den Cutter brauchst. Ich hab einen Löffel. Wozu brauchst du einen Cutter, wenn du einen Löffel hast? Sei froh, dass ich es nicht mit einem Löffel getan habe. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Muss ich das verstehen? Robin Hood, König der Liebe. Ist egal. Das war sehr lange her. Ist sehr lange her. Oh, den habe ich auch jahrelang nicht mehr gesehen. Weil, ach, ist egal, ich erkläre jetzt nicht. Ach Gott, das war das mit der Beschneidung. Ich sag nichts dazu. Ja. da ist halt auch der auch die Kolorierung ist halt mit Wasserfarben. Aquarell ja. Und so. Das wirkt einfach schon völlig anders. Aber als ich ein bisschen auch reingelesen habe, scheint auch Wonder Woman dort einen völlig anderen Charakter zu haben. Nämlich sehr, sehr lange, vom kleinen Kind bis in die junge Frauphase, eher so das Spoiled Brat, yes. Das verzogene Mädchen. Ja. Und das ist ja was ich jetzt, glaube ich, als bei Wonder Woman noch nie so stark hatte. Also nicht so stark, wie es da drin ist. Also es ist halt sehr energiegeladen, das kann man sehen. Also es ist sehr viel Bewegung in den Bildern. Es ist sehr bunt. Es ist also, was heißt bunt? Ist es jetzt, doch, es ist bunt, oder? Ja, aber gesetzt bunt. Genau, es macht diese Aquarell. Ja. Aquarellfarben sind halt einfach bunt. Die leuchten halt viel stärker von alleine. Und es ist halt, ich finde es, weiß ich nicht, es ist fröhlich. Es wirkt nicht aggressiv. Ist übrigens nochmal die Origin, nochmal neu erzählt. Das wäre das vierte Mal dieses Jahr. Da wären wir wieder. Aber auch das habe ich gehört, dass Jill Thompson dieses Comic eben auch schon lange machen wollte. Und ich unterstelle DC jetzt einfach mal, dass man die Sachen zurückgehalten hat, um sie dieses Jahr zu veröffentlichen. Ja, zum Jubiläum. Ja. Ich glaube, vieles konnte von dem Bund, was du meintest, kommt daher, weil die Hintergründe viel stärker ausgearbeitet sind. Und ganz häufig wechseln da die Farben der Hintergründe, als jetzt zum Beispiel bei so einem klassischen Heft von der Rebirth-Reihe. Was ich schön finde in allen drei Universen, die wir jetzt eben angesprochen haben, ist, dass die griechische Mythologie da relativ eng verwurzelt ist. Ja. Man sieht oft Monster und Götter und Dämonen, also Gegner auch. Und also das hat man hier jetzt eben auch hier kurz reingelegt, hat man gelegentlich auch mal ein Monster oder irgendwie eine. Also genau, wenn ihr Fan der griechischen Mythologie seid, ja, ist das eigentlich euer Ding. Genau. Und ich sag mal so, wenn ihr Fan von der God of War PlayStation-Spielereihe wart, müsstet ihr eigentlich nur noch Wonder Woman lesen. Weil also, das ist genau das Ding. Also gerade der Azzarello-Run geht da voll in diese Richtung. Ja. Also, falls ihr bisher da gezögert hattet, weil ihr dachte, Wonder Woman mit ihrer komischen Peitsche oder was sie da hat, nee. Bitte lest doch mal Wonder Woman, kann ich euch nur empfehlen. Ich bin gespannt, was du davon erzählst. Vielleicht schaffe ich heute Abend noch, wenn ich nicht darüber einschlafe. Ja, und ich schaff's dann vielleicht morgen. Wir haben ja noch einen ganzen Tag morgen noch Zeit. Ich sag mal so, 75-jähriges Jubiläum könnte nicht besser laufen. Wenn du jetzt jemand wärst, die den Film gesehen hat, den ersten Auftritt von Wonder Woman in Batman wie Superman und jetzt gerade erst total Fangirl geworden ist von Wonder Woman, welche der beiden Serien würdest du einem Einsteiger, einer Einsteigerin ins Wonder Woman-Universum geben? Legend of Wonder Woman. Ich glaube, auch wenn es in dem Sinne leichter zu lesen und vom Tonfall ein bisschen positiver ist als auch Batman wie Superman, wo ja Wonder Woman aufgetreten ist und was der Trailer so an Look an viel zeigt, wird auch ihr eigener Film jetzt nicht total happy happy joy joy. Mhm. Wenn man aber abseits der Filme noch gar nichts von ihr weiß, ich glaube, man verliebt sich eher in die Charakter, wenn man Legend of Wonder Woman liest, weil sie da einfach so, man muss sie einfach lieb haben. Mhm. Auch wenn sie halt total badass ist. Nämlich, also gerade in dem ersten Heft ist sie ja wirklich, also, oder in den ersten beiden Heften sieht man ja, wie sie zu diesem Badass wird. Ja. Und trotzdem hat das immer so eine gewisse Sympathie, hast du für sie, weil sie eben dieses, sie ist halt auch so ein Care Bear, ne? Mhm. Also auch das ist halt so ein toller Charakterzug, warum ich auch Wonder Woman so gern mag. Weil sie eben nicht dieses Warrior Princess ist, sondern sie ist das Warrior Princess, aber mit Liebe. Ich habe ja Angst, dass sie genau dieses dann im Film dann werden wird. Ja, aber wenn sie es eben schaffen, diese zweite Ebene mit reinzubringen, was eben in dem Batman wie Superman nicht möglich war, weil da ihre Screentime und ihre Art der Szenen überhaupt nicht dazu ausgelegt waren, wenn sie es aber schaffen, dass in dem Film auch ihre emotionale, ihre Fürsorge, kümmere mich um alle und diesen Beschützerinstinkt, wenn das im Film rüberkommt, dann kann der Film trotzdem auch noch gerettet werden. Und, okay. Deswegen Legend of Wonder Woman für EinsteigerInnen auf jeden Fall zu empfehlen. Ist da dann jetzt schon das Trade auch draußen, wenn da jetzt schon alle neun Hefte raus sind? Heft 9 ist, glaube ich, jetzt im September erschienen. Ist also gerade frisch raus, aber ich vermute, dass das Trade jetzt auch nicht mehr lange auf sich warten lässt, werden nach Anzahl der Hefte vermutlich auch ja zwei Trades werden. Hm. Weil es sind neun Hefte, fünf von vier. Das teilt man so auf. Ja, wahrscheinlich. Gutes Weihnachtsgeschenk vielleicht. Und wer reingucken möchte, das ist eine Digital First Serie. Das heißt, ihr kriegt die einzelnen Kapitel, das sind glaube ich dann 27 Kapitel. Die bekommt ihr für $1 bei Comixology, also 79 Cent ist, glaube ich, der deutsche Preis. Ja, also. Das ist also, wenn ihr da wirklich mal reingucken wollt, ansonsten irgendwo eine Preview suchen davon. Wenn ihr euch nicht in die Zeichnung verliebt, das ist René Delis. Mhm. Mein erster Kontakt mit René Delis war vor etlichen Jahren mit dem Last Unicorn. Das Comic haben wir hier auch mal besprochen bei Nerd, Nerd, Nerd, als wir über den Film geredet haben. Da war unser mein erster Kontakt mit René Delis. Und das ist ein fantastisch wunderschönes Comic, kann ich auch nur empfehlen, bei IDW erschienen. Mhm. Und das hat sie zusammen mit ihrem Mann Ray Dillon gemacht, der ein unheimlich cooler Typ ist, nämlich als ich den Stress hatte mit meinem Comicshop, dass ich ein Heft nicht bekommen habe, hat der sich dazwischen geworfen und hat versucht, DC dazu zu überreden, dass ich dann doch noch mal irgendwie ein Heft kriegen kann. Also wie awesome ist das denn? Props für Ray Dillon auf jeden Fall. Wenn sich der Autor dafür stark macht, finde ich cool. Ja. Genau, also einfach Empfehlung für alles und ich hoffe, dass also The True Amazon von Jill Thompson, als ich Anfang des Jahres davon gehört habe, dass es kommt, habe ich sofort gedacht, ja, haben will, weil Jill Thompson auch in den 90ern, glaube ich, lange Wonder Woman gezeichnet hat und mit der Figur sehr vertraut ist. Und allein beim Reingucken habe ich schon das Gefühl, dass es eine bessere Neuinterpretation ist als Grant Morrison als One. Aber wer will schon auf einer toten Sau rumtreten? Ja, und ist ein schönes Hardcover, haptisch, ja. Auch gut. Wir haben heute noch ein dickes Wonder Woman Buch auch gesehen, ne? Das war das 75 Years Anniversary, genau. Genau, das gäbe es auch noch, aber ich glaube, das ist eher dann schon was für LiebhaberInnen als für die Einsteiger. Wer noch einen guten Einstiegscomic haben möchte, es gibt den ersten Band von George Perez's Wonder Woman Run aus den 80ern, von 87, glaube ich. Ist auch eine Interpretationsmöglichkeit, hat mir auch sehr gut gefallen, habe ich hier aber auch schon besprochen bei Nerd, Nerd, Nerd. Den gibt's in der US-Ausgabe ein bisschen dicker, kostet glaube ich auch 25 Euro oder so. Also glaube ich, so einen Schinken haben wir heute auch gesehen. Gibt's aber auch von Eagle Moss inzwischen eine Ausgabe. Was machst du? Ich hole auch eine schöne Arbeit. Oh, das ist auch eins. Was eine Einsteiger. Wonder Woman, The Story of the Amazon Princess von... Erzähl was darüber. Von written and illustrated by Ralph Constantino. Und das ist was für die kleinen Wonder Woman-Fans unter uns, weil wenn wir uns hier mal den Artstyle anschauen, dann ist es... Oh, wie die Powerpuff Girls. Genau. Es ist im Powerpuff-Girls-Stil. Und erzählt pro Seite halt wirklich nur... Also es kann man so als Kinderbuch zum Vorlesen nehmen, weil pro Seite halt nur zwei Sätze Text passieren. Ja. Und... Warum? Ich hab das immer im Regal stehen sehen, ich hab nie reingeguckt. Ja. Bin ich eigentlich blöd? Es ist halt total süß. Ja. Und erzählt halt auch nochmal so ein bisschen die Origin. Aber halt für Kinder. Für ganz kleine Kinder. Also da passiert auch nichts total Fieses. Das ist ja, wenn sie sich so dreht und dann, das ist ja wie in der 70er-Jahre-Serie. Genau, dann, dass ne? sie sich ja. ihr Outfit quasi wechseln kann. Also ich find's total cool. Ja, so sollte vielleicht ist sein. Vielleicht ist das für die jüngeren EinsteigerInnen unter euch dann noch auch noch ein Tipp. Genau. Ist auch so ein Hardcover. Ist natürlich nicht gerade dick, aber ich sag mal so für die unter 10-Jährigen bestimmt geeignet. Was hat's gekostet? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Steht nämlich kein Preis drauf, aber es waren glaube ich so 12. Ja. Also es ist halt für so ein dünnes Ding schon... Ich finde es so als Geschenk so ganz witzig. Genau, als Geschenk wäre es super. Mhm. Also wenn ihr zum Beispiel Freunde, Verwandte habt, die ein Kind haben, das jetzt so zwischen 6 und 8 ist vielleicht, ja, oder doch. Vielleicht noch ein Stück jünger sogar. Ja, 6 bis 8 muss ja auch ein vernünftiges Textverständnis da sein. Ja, also ansonsten, wenn es jünger ist, muss man es halt immer vorlesen. Und der Text ist auf Englisch. Der Text ist halt auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es bei uns auf Deutsch rausgekommen ist. Ich glaube nicht. Hier ist es im Viking Verlag erschienen und von Ralph Constantino, Wonder Woman, The Story of the Amazon Princess. Genau. Ansonsten hatte ich heute noch, da gibt es auch drei verschiedene von, The Little Book of Wonder Woman in der Hand. Das gibt es auch mit Batman und Superman, gab es auch im Unfug alle drei. Das ist so eine Zusammenfassung mit so Abbildungen und Illustrationen, kleinen Texten. Ist so eine Klolektüre, hätte ich fast gesagt. Ja, ist es wirklich. Durchaus. Also so ein bisschen so ein Rumblättern angucken. Du hast mir mal gesagt, du würdest niemals Comics bei dir auf dem Klo liegen. Ich persönlich will das nicht machen, aber es gibt Menschen, die tun das. Die sind so verrückt, durchaus. So, das ist doch noch nach Wonder Woman. Ich wollte nur gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube, ja, ich habe halt noch die, genau, den Gates of Morrowind habe ich ja erwähnt. Ja. End of the Earth heißt der. Ja, und in dem aktuellen DC Bombshells ist sie natürlich auch mit drin. Ja. Diese Alternative. Und natürlich auch in Superheroes Schule da. Ach so, ja, diese Kinder, Teeny, Tiny, Tiny. Tiny Titans, nee. Nee, ja. Cool, also wenn ihr Wonder Woman vermisst haben solltet. Das ist eure Folge. Nicht nur eure Folge, sondern auch euer Jahr. Also ich glaube, es gibt keine Chance. Ich freue mich total. Ich freue mich, dass ihr Geburtstag so toll gefeiert wird. Hätte ich nämlich fast, also ich habe es nicht erwartet, dass DC da so feuert. Das Ärgerliche ist halt, dass Batman und Superman das im Grunde genommen immer so haben. Mm. Und dass für Wonder Woman der Output dann erhöht wird, wenn sie Geburtstag hat und wahrscheinlich im nächsten Jahr sich dann wieder auf die Hefte konzentrieren wird, die es gerade auch gibt und dann eventuell nochmal Legend of Wonder Woman den zweiten Run. Ich bin für einen Wonder Woman Day, falls es ihn noch nicht gibt. Es gibt auch noch keinen Superman Day, oder? Es gibt nur einen Batman Day, oder? Und den... Tag des Butterbrotes. Ich bin für einen Wonder Woman Day. Ja, das wäre eine gute Idee. Der Wonder Woman Day ist neuerdings am 21. Oktober. Gut, ich glaube, wir haben das Thema abgeschlossen. Wir finden Wonder Woman alle toll. Das kann man abschließend noch sagen, oder? Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal noch in unsere Restebesprechung, was wir hier noch so alles mitgenommen haben. Heute. Preview, genau. Preview. Ist ja auch eine feste Rubrik bei Nerd, die Preview. Preview. Die Preview. Müssen wir uns mal eben hier die Wobei, bevor wir in die Previews gehen, könntest du vielleicht noch mal ein paar Worte über den Kollegen hier sagen. Ach, das hätte ich, ja, hätte ich jetzt, genau. Weil du hattest das ja schon halb gelesen, hattest du erzählt. Und zwar gab es vor kurzem die Veröffentlichung des Comic Culture Clash, wo bei dem verschiedene Künstler und AutorInnen aus Deutschland mitgemacht haben. Da gab es einen Aufruf, konnte jeder mitmachen, im Internet, Call for Submissions, in 20 Konflikten um die Welt heißt diese Ausgabe. Und genau das ist auch drin. Du hast dann nämlich Assad versus syrische Opposition, Ukraine versus Russland und so weiter und so fort. Pegida versus Gegendemonstranten. Also alles lauter aktuelle Konflikte, was ich super finde. Und von ganz vielen unterschiedlichen deutschen Leuten gemacht. Mehrere zu mehreren Themen. Die jetzt alle aufzuzählen wäre zu viel, weil es sind das Ding hat 250 Seiten. Ja. Über 250 Seiten. Und das ganz, ganz, ganz, ganz Tolle daran ist, es kostet euch keinen müden Cent. Das Ding gibt's kostenlos. Also wenn ihr sagt, oh, ich hätte so Bock, mal wieder ein paar Comics zu lesen, aber ich kann mir gar nichts leisten, dann könnt ihr das euch auch holen, weil woanders kriegt ihr keine 250 Seiten Comic auf dem hohen Niveau kostenlos. Rausgebracht hat es Moga, Mobo und Epi, die mir so nicht so geläufig sind als Verlag, aber wahrscheinlich sind die abseits davon jetzt nicht so ein total großer Verlag, den man kennen muss. Es gibt ein kurzes Vorwort von den Leuten dahinter. Thomas Kronle, Andreas Hartung, Titus Ackermann und Jonas Greulich, die so ein bisschen erklären, warum sie das gemacht haben, weil sie halt sagen, wir sind noch weit davon entfernt, in einer friedlichen Welt zu leben und wollten das deswegen thematisieren. Und wie es bei so einer Anthologie üblich ist, ist natürlich das Spannendere die Varianz. Genau. Das, wie Leute dann mit dem Thema umgehen. Also die sowohl stilistisch als auch narrativ gibt's halt hier alles von der Comedy, von der Meta-Erzählung bis hin zum knallharten Comic-Journalismus. Ist hier halt alles drin. Wobei ich, soweit ich es jetzt gelesen habe, schon sagen muss, dass das Ernsthaftere ein wenig überwiegt. Das mag vielleicht die einen oder anderen abschrecken, aber egal ob witzig oder ernsthaft, in allen diesen Sachen gibt's immer was drin, wo man sagen kann, okay, da denke ich jetzt mal so ein bisschen drüber nach. Mhm. Also da kann ich so reflektieren. Also es gibt zum Beispiel den einen Comic von Jeff Chi zu Pegida, den ich auf Seite 42, den ich echt nicht schlecht finde, weil er so die andere Seite mal so ein bisschen zeigt. Also da geht's darum, man sieht eine Pegida-Demonstration und eine ältere Frau läuft da zum ersten Mal mit und trifft auf ein anderes älteres Ehepaar, das schon öfter dabei war und wird von denen so ein bisschen einfach nur aufgenommen in dem Sinne, aber eben nicht vereinnahmt, sondern die unterhalten sich einfach so, erzählen sich ihre Probleme. Die ältere Dame sagt, dass die Rente ihres Mannes so niedrig ist und dass sie deswegen hier ist. Das andere Ehepaar sagt auch, dass sie da sich das Leben lang den Buckel rund geragert hat und jetzt reicht es nicht für die Rente und suchen sich halt da als Zielscheibe eben irgendwelche Ausländer. Ja. Und so funktioniert es, dass diese Pegida-Bewegung eben auch Leute akquiriert, sag ich mal, die überhaupt nichts klassisch mit einem Nazi zu tun haben. Ja. Und das finde ich aber spannend, wie diese Wirkungsweise funktioniert, wenn du als ältere Person dahin gehst und dir einfach alles angucken willst und dann kriegst du vielleicht von den Antidemonstranten irgendwas ins Gesicht geflatscht und sagst, okay, und jetzt laufe ich bei Pegida mit. Mhm. Das ist ja, kann ja nicht sein. Also, also als einzelnes Beispiel dafür, warum es vielleicht auch sinnvoll sein könnte, dieses Buch zu lesen. Mhm. Davon ab ist es natürlich auch eine tolle Möglichkeit, die deutsche Szene kennenzulernen, mal wieder, was Anthologien ja immer total gut machen. Wobei da durchaus ein paar bekannte, also ein paar übliche Verdächtige dabei sind. Es sind natürlich wie immer bei übliche Verdächtige dabei, aber es sind auch eine Menge dabei, die ich noch nicht kannte. Das heißt was. Das ist ja durchaus ein bisschen Ja, bisschen, ja, ne? Also es sind natürlich schon ein paar große. Marvel ist natürlich dabei, Marmite ist dabei, Schwavel ist dabei, Hamid Eschrat ist dabei, aber es sind halt auch viele Namen dabei, die ich so noch nie gehört habe. Mhm. Und dementsprechend echt cool. Es sind auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, Naomi Fern übrigens, aber eben auch viele Menschen mit Migrationshintergrund dabei, was auch wichtig ist in so einem Kontext. Wir haben es jetzt so ziemlich in jedem Comicshop hätte es das gegeben heute. Ich habe gerade gesehen, man kann es auch online bestellen unter info@comic-culture-clash.de und kostet dann nur noch Porto. Und ist Non-Profit und was eventuell eingenommen wird, wird nur durch Druckkosten, Werbe und bla bla bla. Das ist absolut unterstützenswert und wenn euch das im Ansatz interessiert und ihr nicht unbedingt in den Comicshop gehen möchtet, dann geht wenigstens mal auf die Homepage comic-culture.clash also -clash.de oder ihr googelt es einfach. Ich setze auch einen Link in die Shownotes. Da könnt ihr dies dann anklicken. Ich bin gespannt, also ich habe kurz reinblicken können und das ist auch das, was mir bei Shazam so gut gefällt, wo ich auch viel zu wenig Ausgaben von habe, leider. Einfach diese Varianz an Stilen und an Herangehensweisen an dieses Thema. Ich bin hochgespannt, also ich freue mich da sehr drauf. Ja. Schöne Sache, das ist wichtig. Und das vor allem auch kostenlos rauszugeben, damit es nicht diese Hemmschwelle gibt, weil das Ding ist, wenn man es so in die Hand nimmt, locker ein Zehner wert. Ja, ja. Also das ist auch echt nicht total billig produziert. Nein, ne? Das Gegenteil, sehr hochwertig. Ist wie ein Kaufcomic, also das ist der absolute Wahnsinn. Als du sagtest, das wäre so dick wie ein normaler Comicband und das gibt es umso aus. Ich so, how? Ja, genau. Und das zeigt halt auch, dass Leute bereit sind, für eine gute Sache was zu geben. Dass es manchen Leuten eben nicht darauf ankommt, immer nur Geld rauszuholen. Ja. Und das ist für mich halt auch, um nur mal ganz kurz diesen Schwenk zu machen, ein ganz großes positives Merkmal der deutschen Comic-Szene. Mhm. Dass da einfach vieles auf der guten Sache wegen gemacht wird und nicht bei jedem dann immer irgendwas springt dabei raus. Genau. Gut, das soll es dazu gewesen sein. Große Empfehlung von uns beiden. Du hast mehr Rest, oder? Ich weiß nicht, wie ist dein... Ich habe drei Sachen. Gut, ich habe... drei Sachen. Vielleicht auch nur zwei. Ich weiß gerade gar nicht. Das habe ich, glaube ich. Das ist deins. Das ist der, genau. Das hatte ich dir nur geschenkt. Genau. Das habe ich so geschenkt. Ja, wir sagen das einfach. Ich habe drei Ausgaben gefunden von Young Heroes in Love. Das ist so eine. Ich weiß gar nicht, ob es eine Dekonstruktion ist, aber der Untertitel ist eben Sex Lies and Superheroics. Ist auf der obersten Ebene sowas wie eine Superhelden-Soap mit jungen Superheldinnen. Sehr 90s, ist aus dem Jahr 1997, war glaube ich 12 Hefte oder irgendwie sowas, ist dann auch von DC eingestellt worden. Bis heute übrigens aufgrund von irgendwelchen Rechte, Blablu, nicht gesammelt nachgedruckt worden. Und deswegen war es mir heute eine besondere Freude, davon einfach mal drei random Ausgaben zu finden. Ich glaube 1, 2 und 7 habe ich jetzt. Und ich hoffe, dass ich nochmal über Bilder und Worte den Online-Shop nochmal die eine oder andere Ausgabe mehr davon bekommen kann. Ich habe sehr viel Gutes gehört, es ist sehr parodistisch, es ist sehr meta und die Zeichnungen gefallen mir sehr gut. Ich kann ja nochmal eben das Art-Team Dan Respler, Dev Madden und Keith Champagne sind so die drei Leute, die da hauptsächlich dran gearbeitet haben. Das sind so drei typische Namen für die 90er Jahre, die hat man damals relativ häufig gehört. Bill Oakley hat es gelettert, macht er glaube ich heute noch. Schöne Sache und ich habe hier für einen Upload und Ei unter den Tränen im groben Unfug Ausgabe 200 von Savage Dragon gefunden. Die habe ich noch nicht gelesen. Das ist so eine fast in einem kleinen Trade Paperback, ist ein Trade Paperback, ne? Gefasste Ausgabe von Savage Dragon, eben die Jubiläumsausgabe 200, mit ganz viel Inhalt und viel krudem und abgedrehtem Kram. Nicht alles ist immer nachvollziehbar, aber das ist ja normal für Savage Dragon. Eine meiner absoluten Lieblingsserien derzeit. Das waren so meine Reste. Genau. Jetzt du. Ja, ich habe mir ein relativ dickes, eigenständiges Buch vom Vertigo Verlag geholt, nämlich Survivors Club heißt es. Das ist ein Horror-Ding. Und da geht es darum, Die Survivors, um die es da geht, sind Survivors von solchen klassischen Horrorfilmen. Also es wird natürlich nicht lizenzrechtlich nicht genannt, um welche es genau geht, aber okay, man erkennt sie halt schon so ein bisschen. Also Haunted House, Demonic Doll, Cursed Video Game. Die Überlebenden von denen, kommen irgendwie zusammen und wachsen so ein bisschen zusammen auf. Und 30 Jahre später kommen die wieder zusammen und da passiert irgendwas. Und das fand ich irgendwie eine interessante Prämisse. Okay. Und deswegen habe ich mir das geholt und vor allem, weil es halt auch ein eigenständiges Ding ist. Das heißt, es ist keine Serie. Das heißt, ich muss jetzt nicht wieder eine neue Serie anfangen, was ich mir sowieso nicht leisten kann. Und es hat auch echt viel Praise bekommen. Ne? Vorne von Joe Hill, dem Sohn von Stephen King, genau, hat was Positives gesagt. Hinten hat Warren Ellis gesagt, Richly Surreal, Seriously Disturbing, Mystery Novel, Super Modern Ghost Story and One of the Books of the Year. Kieran Gillen hat was dazu gesagt, Ed Brubaker hat was dazu geschrieben. Also die ganzen Stars der Szene haben sich positiv geäußert. Da dachte ich, kann man schon mal 20 Euro für ausgeben. Mein Name ist Kieran Gillen und ich unterstütze dieses Produkt. und es ist eher so, na, es ist nicht ein Doppeltrade, aber es ist schon mehr als ein Einzel. Sieht aus wie 6 Hefte. Genau. Also, ja. Also auf den ersten Blick würde ich sagen 6 Hefte. Ja, dann habe ich mir ein etwas kleineres geholt. ID heißt es, von Emma Reyes. Nicht It? Na, ich glaube... Es könnte It sein. Weil es um Identity geht und ja, Show It. Your ID Card im Englischen... Aber das It ist doch auch die Identität. Das kann natürlich auch... Ist bestimmt mehrfach... Das ist so eine unnötige... Was ist das für eins Diskussion? Also, das ist eine kleine Geschichte von drei Menschen in einer dystopischen Zukunft, die sich, die darüber nachdenken, einen Body Transplant machen zu lassen. Okay. Weil es sehr einfach wohl in der Zukunft möglich ist, einfach zu sagen, ich bin mit meinem Körper unzufrieden, ich will einen völlig anderen. Und die treffen sich in einem Café und reden darüber, machen sie es, sollen sie es machen, warum machen sie das. Ich habe das erste Heft, in Anführungsstrichen, mal gelesen, weil das ist nie als Einzelheft erschienen, sondern in dem Island-Magazin von Image, was so eine regelmäßig erscheinende Mini-Anthologie ist von so ein Zine, was verschiedene KünstlerInnen und Geschichten erzählt. Und das ist aber da immer nur ausschnittweise. Mhm. Und deswegen musst halt dann immer die verschiedenen Magazinnummern kaufen, um das die ganze Geschichte zu haben. Und diese Geschichte hat es jetzt nochmal in den Einzel-Trade-Paperback geschafft. Für 11 Euro habe ich es gekauft. Ich glaube, im Original waren es wahrscheinlich 9,99 oder so. Ja, wie immer. Sowas. Bei Image, ja genau, 9,99. Und Emma Reyes ist eher bekannt, glaube ich, als Künstlerin, als Autorin. Habe ich aber jetzt schon mehrfach coole Sachen von ihr gelesen. Das letzte war, glaube ich, Mirror the Mountain, was auch so eine Fantasy-Science-Fiction-Geschichte war, was so ein bisschen in die Mangas die Richtung ging. Auch eine eigenständige Geschichte abgeschlossen, hat mir auch sehr gut gefallen. Da war der Artstyle aber eher auch so wasserfarben, aquarellmäßig und hier ist es jetzt eher klassische Pencil-Art und die Kolorierung ist, jetzt musst du mir helfen, ich würde sagen, es ist ein Rotton. Da gibt's einen Fachbegriff für, der mir jetzt gerade nicht einfällt, Goulieu oder sowas. Ist halt einfach drüber koloriert, das ist einfach rot, rötlich. Genau, aber rot ist halt die einzige Farbe. Also nur statt schwarz ist es halt rot, die Farbe, die sich vom Weiß abhebt. Und ich bin gespannt. Ich habe die wie gesagt, das erste Chapter habe ich damals gelesen und fand es sehr interessant. Bitte sehr. Und dann habe ich mich nochmal ein bisschen mutiger aus dem Fenster gelehnt und habe Ausgabe 282 vom Heavy Metal Magazin mir geholt. Durchaus ja ein Urgestein der Comic-Magazin-Geschichte. Ich habe noch eine Ausgabe aus den 70ern zu Hause. Früher oder lange Zeit dafür berühmt, berüchtigt, vor allem barbusige Fantasy-Frauen in seltsamen Posen und in Schlachtentürme zu schicken. Seit mittellanger Zeit nicht mehr so stark in diese Richtung, sondern sehr darum... Schon relativ lange. Na, schon ja, jetzt schon, schon länger nicht mehr länger, so. Ja. Versuchen die einfach Geschichten zu erzählen, so ähnlich wie es eben auch in diesem Island-Comic passiert. die von Underground-Leuten und die hatten auch letztens wieder einen Aufruf gestartet, dass sie speziell LGBTIQ und so weiter Leute gerne bei sich im Magazin hätten. Und ich fand das Cover ganz interessant. Da ist so eine, ja, ich sag mal, so eine Art Alien-Frau drauf mit so einem Regenbogenwurm. Hier ist der Wurm. Ja, okay. Und die Frau hat mich so ein bisschen erinnert an die Sängerin aus Fifth Element, die blaue. Mhm. So ein bisschen. Das Cover fand ich ganz ansprechend, weil es gibt dasselbe noch mit einem anderen Cover und das ist eher die klassische Heavy Metal mit der barbusigen Frau. Aber ich habe dann reingeguckt und die Geschichten haben mich angesprochen. Da sind auch Interviews drin und auch so Art Ideen. Wie heißt das hier? Designstudien. Designstudien, genau, danke. Designstudien von ziemlich coolen Science-Fiction-Dystopien mit einem dazu einhergehenden langen, zweiseitigen Interview mit Jacob Rosalski. Und da sind auch so viele unterschiedliche Stile wieder drin. Vieles auch in Farbe. Hat mich einfach angesprochen. Habe ich mal mitgenommen für knapp 9 Euro. Kann man mal machen. Das Besondere ist halt eben, dass Grant Morrison inzwischen Chefredakteur ist. Und dann hier in dieser Ausgabe, ich weiß nicht, ob es normal ist, aber eben auch ein paar, ich glaube Brian Hughes mit dabei, wenn ich mich nicht komplett mit dem Hughes vertausche. Es ist nicht Brian Hughes, es ist Ryan Hughes. Ich komme immer durcheinander. Es sind aber auch Sachen von Grant Morrison geschriebene Geschichten mit dabei. Bill Sienkiewicz. Bill Sienkiewicz ist Marvel-Autor. Der genau. Hat viel Spider-Man, glaube ich, gemacht, oder? Auch. Ja, auch. Konkret weiß ich das jetzt nicht. Ich bin ja so ein Dan Slott Spider-Man-Jünger. Ich habe da Spider-Man erst gelesen, nachdem Dan Slott angestiegen ist. Davor kenne ich ja nichts. Ich bin ja unbedarft. Ich habe eine etwas ältere Ausgabe, da war Dan Slott, da war Grant Morrison noch nicht Chefredakteur und da war die Serie aber auch sehr cool und die haben auch die eine Reihe gebracht, die Ralph Singh gezeichnet hat. Ah. Die er in den USA gezeichnet hat. Das dann auch eine ziemliche Hausnummer ist, mal einen deutschen Künstler dann in so einem Kontext auch zu veröffentlichen. Mhm. Die sind da sehr offen. Und da sind allerdings auch Geschichten drin, die du gerade angesprochen hast, ne? Wie du gerade sagst, diese Fantasy-Nummern sind da schon drin. Ich finde, es gibt eine deutsche entsprechende Schwermetall-Magazin, was es längere Zeit nicht mehr gibt. Wenn man heute Heavy Metal sagt, dann meint man eigentlich diesen Film, den es mal gegeben hat, der so einzelne Episoden, einzelne Geschichten verfilmt hat und der ist genau dieses Klischee, was du gerade beschrieben hast. Und davon sind wir heutzutage sehr weit entfernt. Das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Zum Glück. Genau. Ja. Und in dem Fall ist es halt auch ein Sci-Fi-Special und ich mag halt Sci-Fi, deswegen habe ich gedacht, kann man schon mal machen. Ist jetzt nichts, was ich mir wahrscheinlich monatlich oder wann noch, wie oft das auch immer herauskommt, holen werde, aber Ansonsten, wenn man deutsche Entsprechung sucht, mit ein bisschen weniger Science-Fiction-Anteil gibt es ja das von mir geliebte U-Comics, was ja den richtig. Deutschen Underground genau. U-Comics noch ein bisschen ist da wirklich fast alleinstehend im deutschen Markt, ja. Wenn man jetzt eben so Jahresanthologien wie Shazam rauslässt. Ja, es gibt noch so Geschichten, es gibt bei Plemplem gibt es noch dieses War Horror und ich glaube, die haben auch noch War Comics, das sind auch so Anthologien, aber habe ich noch nichts von gelesen. Wo wir gerade von U-Comics sprechen, ich habe ein Rezensionsexemplar geschickt bekommen von Yugoth Rising. Das bespreche ich in einer der nächsten Sendungen mit dem Nerd. Das wäre hier heute nicht mehr gegangen, das war zu viel heute. Yeah. Aber wenn ihr irgendwie noch, wenn ihr sagt, was, ihr kennt das deutsche Magazin Underground Comic XY noch nicht, das ist das Beste, schreibt es gerne in die Kommentare oder uns auf... Schreibt Lara auf den Twitter-Account. Nervt nicht mich damit. Nervt Lara, die hat den Fehler gemacht. Ihr braucht, es gibt nichts anderes. Ja, ihr könnt mich gerne belehren. das ist ja in dem Fall dann auch kein Mansplaining. Das Comic-Fansplaining. Das ist, wenn ich was nicht weiß, dann... Ja, natürlich. Gerne. Also ich bin ja immer interessiert am neuen heißen Scheiß. Was die Kinder und Jugendlichen heute so alles hier reinpfeifen, yo. Yay, yeah, und dann, wenn die Sendung gleich vorbei ist, gehen wir erstmal ein bisschen chillaxen. So reden die doch mal wirklich. Ich höre das jeden Tag auf der Arbeit. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein, ich bin jetzt gerade so ein bisschen leer gelabert. Haben wir was vergessen? Nö, du kannst anteasern, dass du das bekommen hast. Und ja, Doom Patrol werde ich auch noch besprechen irgendwann. Genau. Ja. Und Moon Girl wolltest du noch lesen mit Devil Dinosaur. Mal schauen, ob du das noch schaffst. Ja, aber das Thema habe ich auch schon im Podcast. Hat es schon mal? Und dann. Das ist, das habe ich auch in höchsten Tönen gelobt und dann irgendwann gelobt und dann aus Übersättigung aufgehört, weil ich nicht mehr hinterhergekommen bin. Aber nicht, weil es schlecht war. Gut, dann würde ich sagen, ist es das für heute gewesen. Das war eine sehr schöne Sendung. Danke, Lara. Sehr gerne, danke, dass ich dabei sein durfte. Wie immer. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wieder, Nerd. Tschüss. Es ist wie ein Schwarz-Weiß-Comic, nur statt Schweiß-Rot. Schweiß-Rot. Schweiß und Blut quasi.